wegen ihrer Insellage und von vielen Seiten bedrohte Gemeinschaft bietet sich die Psychologie der Engländer ebenso wie die der Schweizer, die eine kontinentale Insel sind, an, für den Modus operandi der Juden empfänglich zu sein. Mit Leichtigkeit drängt sich der Jude seinem Wucher- und Geldstil, wie Don Francisco de Quevedo sagen würde, seinen Räuberstil dem englischen Imperium auf, um Jahrhunderte später die indische Handelskompanie zu beherrschen, wie er auch die Kompanie Westindiens von Holland beherrschte. Auf diese Weise verwandelt er das, was ein Imperium sein konnte, der Wille zu einem Imperium, in Imperialismus und Ausbeutung. Etwas Ähnliches geschah mit der helvetischen Nation, in der die Schweizer schlimmer als die Juden sind, laut Aussage des Grafen Hermann Kaiserling. Das heißt, sie haben sich in das verwandelt, was sie Kraft der Umstände, des Calvinismus, der Freimaurerlogen sind und der Kontrolle, die die Juden über das ganze nationale Leben, ein Leben der Bankiers und des Wuchers, ausüben. Das Dasein in der Schweiz ähnelt geistig immer mehr dem eines israelischen Kibbutz. Alles, was dort nicht verboten ist, ist Pflicht. Die Engländer haben eine jüdische Seele in einem arischen Körper. Nach Schottland gelangten die Juden sogar noch eher als zu dem Rest der Inseln. Seltsamerweise lassen sich sogar in den diätetischen Besonderheiten Ähnlichkeiten feststellen. Es hat dort eine unbekannte Angleichung stattgefunden. Auch ein mysteriöser Glauben an einen Verrat der Druiden hat es gegeben. Viel ist darüber geredet worden, dass einer der verlorenen Stämme nach Schottland, nach England gelangt sein könnte und die Druiden zu diesen Stämmen aus Israel gehören. Als das Goldene Band geschrieben wurde, besaßen wir diese Informationen noch nicht, die wir auch noch nicht nachweisen konnten. Auf jeden Fall hat Robert Bruce im 13. Jahrhundert die Templer empfangen, deren Ursprung in den Orden mit Druideneinfluss der Zisterzienser und Benediktiner gefunden wurde. Die Templer wurden zerstört, weil sie versucht hatten, unabhängig zu werden. Die schottische Freimaurerei enthält viele jüdische Rituale und Symbole. Bezüglich dieser Freimaurerei ist mir sehr stark aufgefallen, dass die Hochgrade des schottischen Ritus traditionsgemäß in den Händen der Familie Sinclair blieben. Auch ich habe diese bezeichnende Tatsache in dem Buch Demian von Hermann Hesse in Verbindung gebracht, dessen erste Aufgabe Hesse mit dem literarischen Pseudonym Sinclair unterschrieben hat, der auch der Name des Helden dieses Werkes ist. Als ich in Montagnola im Tessin lebte, sprach ich einmal mit einem Freimaurer, der mir versicherte, dass Hermann Hesse auch einer sei. Das war für mich unbegreiflich, denn nach meiner Auffassung hat Hesse niemals irgendeiner Organisation angehört. Doch der Freimaurer bestand darauf und sagte, dass dies nicht erforderlich sei, dass jemand Freimaurer sein könnte, obwohl er keiner Loge angehört. Und wiederholte, dass Hermann Hesse eine hohe führende Persönlichkeit der Freimaurerei sei. Auf jeden Fall enthüllt Demian die Kenntnis der esoterischen freimaurerischen Symbolik, angelehnt an Jung. Wir berichteten schon darüber, dass der große Professor in einer in der Schweiz veröffentlichten Liste von Freimaurern aufgetaucht war. Somit ist die Vergabe des Nobelpreises an Hesse verständlich, seine Verteidigung der Juden, seine dritte Ehe mit einer Jüdin und seine erklärte Feindschaft gegenüber dem Hitlerismus. Er wurde zum beschnittenen Ehrenhalber ernannt. Auf dieses beunruhigende und mysteriöse Thema von dem arischen Verrat bezogen wir uns, als wir den weißen Verrat behandelten. Sehr langsam und beschwerlich, während 40 Jahren der Anstrengungen, Nachforschungen, des unermüdlichen Suchens und Kämpfens, ist uns die Information und die Erleuchtung möglich geworden, nach der Veröffentlichung von »Das Goldene Band« und »Nietzsche und Shivas Tanz« immer schneller und intensiver. Als ich »Der hermetische Kreis« schrieb, hat mich diese Enthüllung noch nicht erreicht. In Noss besaß ich sie und versuchte deshalb, das Beste von Hesse und Jung dort zu erhalten, habe erfundene Zwiegespräche mit ihnen eingefädelt, die wahrheitsgetreuer waren als alle diejenigen, die ich mit beiden einst in Wirklichkeit hatte. Und glauben wollend, dass sowohl Hesse wie Jung mehr noch jung als Hesse, dem man niemals den Nobelpreis übergeben hat, von der mächtigsten Kraft benutzt wurden, die auf allen Ebenen von dem Herrn der Finsternisse, dem Demiurg Jehova, kontrolliert wird. Der tiefe und esoterische Grund, weswegen ich in diesen hermetischen Kreis mit Hesse und Jung getreten bin, muss darin zu suchen sein, dass ich versucht habe, ihr Ariatum zurückzugewinnen mit einer Geste tiefer Freundschaft, hyperboreischem, südpolarem Edelmut. Denn meine Ehre heißt Treue, danach trachtend, sie zu befreien, falls Wotan dies noch zuließe. Sowohl Hesse wie Jung waren Söhne lutherischer Pastoren, Pietisten. Und diese Religion, obwohl sie schon nicht mehr die ihre war, hat die Atmosphäre ihrer Jugend bestimmt. Sie ist im Alten Testament begründet und war eng mit dem Judentum verbunden, außerdem mit der Freimaurerei. Im letzten Kapitel von Nos, die Einsamkeit des Dreiergesprächs, bitte ich so gegensätzliche Persönlichkeiten wie Hesse, Ezra Pond, Jung und andere zu Tisch zum Abendbrot. Es ist natürlich eine erfundene Gesellschaft. Und das Band, das sie einen könnte, befindet sich allein in meinem Herzen. Ich sage Ihnen einen Ausspruch Nietzsches gebrauchend: Schauen wir uns ins Antlitz, wir sind alle Hyperboreer. In diesem Zusammenhang möchte ich hier einige Begebenheiten aus meinem Aufenthalt in Montagnola in Erinnerung bringen. Und auch von früher. Während meines letzten Besuches bei Ninon Auslander, der Ehefrau Hermann Hesses, nach dem Tode des Schriftstellers, erzählte sie mir, dass das kanadische Fernsehen von ihr die Genehmigung für die Bearbeitung des »Der Steppenwolf« erbeten hatte. Sie hat diese verweigert, weil es immer Hermann Hesses Wille gewesen war, auch für den Film.